sich Samstag mit dir ging, da ist es mir klar geworden, was wir brauchen. Doch schreibe ich dir erst heute, denn solche Dinge müssen liegen und sich ausstrecken. Sind hart, man geht über sie wie über schlechtes Pflaster. Die feinsten Dinge bekommen plumpe Füße und wir können nicht dafür. Wir sind einander fast. An dir und du, ich wage nicht und du. Wenn wir zu Dingen kommen, die nicht gerade Straßen, Stein oder Kunstwart sind, sehen wir plötzlich, dass wir Maskenkleider im Gesichtslarven haben. Schon mit jemandem so müde wie mit mir. Du wirst oft erst recht krank. Dann kommt mein Mitleid und ich kann nichts tun und nichts sagen. Es kommen krampfhafte, läppische Worte. Bekommst und besser bekommst, dann schweige ich und du schweigst und du wirst müde und ich werde müde und alles ist ein dummer Katzenjammer und es lohnt nicht, die Hand zu holen. Aber keiner will es dem Enden sagen, aus Scham oder Furcht oder du siehst, wir fürchten einander, oder ich verstehe es ja, wenn man jahrelang vor einer hässlichen Mauer steht und sie sogar nicht abbrocken will, dann wird man müde. Ja, aber sie fürchtet für sich, für den Garten. Du aber wirst ärgerlich, gänst, bekommst Kopfschmerzen, kennst dich nicht aus. Du musst doch bemerkt haben, immer wenn wir nach längerer Zeit einander sehen, sind wir enttäuscht, verdrießlich, bis wir uns an die Verdrießlichkeit gewöhnt haben. Wir müssen dann Worte vorhalten, damit man das Gehen nicht sieht.